Hallo Radio Apuré. Ich komme jetzt hier zur Haustür raus, in der Nürburgrade. Das ist natürlich irgendwie gerade ein bisschen eine spezielle Ausnahmesituation, weil irgendwie, ich glaube, Dänemark hat irgendein Fußballspiel gewonnen und hier ist Halligalli. Ich nehme alles zurück, das ist nicht Dänemark. Eine riesen Schlange von Autos, alle haben palästinensische Flaggen. Ich weiß nicht, was die hier feiern. Fußball? Also so viel dazu. Ende.